Guten Tag. Willkommen auf einer ganz besonders grünen Schatzinsel, mitten in der asphaltierten Stadt. Manche Schätze sind eben nicht aus Gold und Silber. Schaut euch um. Bäume säumen die Straße, die keine Straße ist. Sie sind eingefasst. Natur darf in der Stadt nur in Quadraten zugelassen werden. Die Gehwegplatten der Straße sind quadratisch. Die Bäume stehen in Quadraten, als sei dies ein Naturgesetz. Dabei gibt es viele runde Elemente. Die Straßenlaternen eifern eher den Bäumen nach. Und die Bügel, die den Autos verunmöglichen, auf dem Gehweg zu fahren, haben runde Ecken. Doch obwohl alles so geordnet ist, ist nicht jedes Quadrat identisch. Schaut die Straße hinunter. Ein Quadrat unterscheidet sich von allen anderen. Ich könnte es so formulieren: Es ist grüner. Habt ihr es entdeckt? Gut. Es ist wie ein kleiner Park. Ein wenig verwildert, aber gerade das wirkt in der Ordnung der Quadrate wie angelegt. Ein kleiner Raum für alle möglichen Grünpflanzen. Guerilla Gardening hieß sowas in New York, wo Menschen an allen möglichen Orten Gärten angelegt haben, weil sie das Grau der Stadt nicht mehr ertrugen und weil sie die Trennung zwischen Stadt und Land auf einer kleinen Insel gerne aufheben wollten. Schaut euch den Garten einmal genauer an, berührt die Pflanzen aber nicht. Kennt ihr die Pflanzen? Wie viele könnt ihr mit Namen benennen? Entdeckt ihr eine Nutzpflanze? Sie ernährt viele Menschen. Habt ihr die Pflanze entdeckt? Sie ist nicht groß, aber gelb. Sie piekst, aber sie sticht nicht. Nun, wie heißt dieses Getreide? Der Buchstabe, den wir hier suchen, ist der letzte Buchstabe des Pflanzennamens. Stellt euch vor, hier wären ganze Felder dieses Getreides. Wie sähe die Stadt dann aus? Wenn die Buchstaben, die ihr bisher gesammelt habt, noch keinen Zusammenhang ergeben, dann grämt euch nicht. Ihr seid sicher schon auf dem richtigen Weg.